Völlig geschafft von einem unruhigen Schlaf, stehe ich auf. Beginne zu schreiben. Blutüberströmt liegt der Horizont da und bringt einen Tag zur Welt, für den sich die Mühe letztendlich nicht lohnen wird. Komm wieder ins Bett. Lange ist es her, dass ich bei der harmlosesten Berührung auf Mina abgefahren bin. Heute ist sie wenigstens da, wenn nachts die Angst in mir hochkriecht. Ich mache mir Sorgen um dich. Auch heute werde ich wieder in meinen Anzug Marke Proletarier wider Willen schlüpfen und eine volle Viertelstunde auf der Lauer hinter meinem Fenster verbringen. Für den Fall, dass ein Terrorist vorhaben sollte, mir den mit Vorurteilen vollgestopften Schädel wegzupusten. Die Luft scheint rein. Von meinem Haus zur Garage, in der mein Auto geparkt ist, sind es 200 Meter. Heute ist das eine Expedition. Guten Morgen, Herr Kommissar. Der Parkwächter ist geradezu überrascht, mich Tag für Tag zu sehen. In seiner naiven Sicht der Dinge bin ich so gut wie tot. Ich war der nette Bulle des Viertels, allzeit selbstlos und hilfsbereit. Doch dann fingen sie an, meine Kollegen abzuknallen und die Welt um mich herum entvölkerte sich schlagartig. Auf der Straße tut man so, als kenne man mich nicht. Niemand erinnert sich mehr an die Gefälligkeiten, die ich ihnen früher mal erwiesen habe. Morituri von Yasmina Khadra. Aus dem Französischen von Bernd Ziermann und Regina Keil-Sagave. Regie Frank-Erich Hübner. Ich komme mit einer Stunde Verspätung in der Zentrale an, Sicherheit verpflichtet. Es wurde uns eindringlich nahegelegt, unsere Gewohnheiten täglich zu ändern. Morgen, Kommissar. Der Direktor verlangt nach Ihnen. Sag ihm, dass man mich gerade umgebracht hat. Früher war Serge Weltmeister im Blaumachen. Andauernd hinter seinen kleinen Intrigen, seinen Bestechungen und seinen Huren her. Jetzt schläft er im Kommissariat. Zu sich nach Hause nach Bebelwet geht er nicht mehr, seit ein Trio von Bärtigen an seiner Halsschlagader Maß genommen hat, um ein passendes Messer für ihn auszusuchen. Traumatisiert, der Leutnant. Wie geht's dir? Ja, ist doch sowieso alles nur zum Kotzen. Weißt du, was denen passiert, die sich immer Sorgen machen? Sie bekommen glatzköpfige Kinder. Ich weiß nicht mal, ob ich morgen noch lebe. Wen rührt das heute schon? Morgen, Kommissar. Der Bericht. Lino, wie gut, dass einer in dem ganzen Wahnsinn die Nerven behält. Schieß los. Die übliche Bilanz. 2 Schulen, eine Fabrik, eine Brücke und 43 Strommasten zerstört. Menschliche Verluste? 3 Polizisten, 1 Soldat auf Urlaub, 1 Lehrer und 4 Feuerwehrleute. Wieso Feuerwehrleute? Die Leiche, die sie gerade wegbringen wollten, war vermint. Hey, passt alles zu dem Guru hier in unserer Akte. Wahrhaftig, es sind die Erleuchteten, die das Feuer der Hölle schüren. Ja? Ja. Chef, der Direktor erwartet Sie in seinem Büro. Falls diese Mistkerle je im Paradies stammen. Der Direktor, Chef. Der Lift ist ausschließlich für den persönlichen Gebrauch des Direktors bestimmt. Ich habe keine Zeit, mich darum zu kümmern. Was ist das? Es ist eine Einladung von Monsieur Ruhl Melek. Ich kann nicht hingehen, du wirst mich da vertreten. Muss ich mir jetzt einen neuen Anzug kaufen? Eine Krawatte reicht. Die Adresse dürfte dir bekannt sein. Dort, wo die Krösusse unseres Landes mit vollem Wanst und habgierigem Blick ihre Pension verprassen, was steckt dahinter? Was will er wirklich? Vor allem will er sich nicht die Finger schmutzig machen an dem Abschaum, der unsere Straßen seit der Demokratisierung bevölkert. Betracht es als Ehre, dass man dich auf dem Olymp willkommen heißt. Monsieur Rolmelek hat seinen Palast in Hydra, dem schicksten Viertel von Algier. Wenn er im Fernsehen auftrat, fehlte nicht viel und man hätte sich hinter dem Vorhang versteckt. Zu seinen Vorrechten zählte es, mit räudigen Schafen kurzen Prozess zu machen und Gesetze zu ändern, wie es ihm passte. Mit einem Wort, er war Herr über Tag und Nacht. Seit dem Oktoberaufstand von 88 gibt er vor, sich aus der vordersten Reihe zurückgezogen zu haben. In Wahrheit zieht er von seiner Residenz in Hydra aus weiterhin die Fäden. Streifen Sie sich die Schuhe auf dem Vorleger ab. Den Mantel können Sie anlassen, Kommissar. Sie bleiben nicht lange. Ich hoffe es, Schneewittchen, ich hoffe es. Nichts anfassen. Ich folge dem Albino. Rolls Gorilla ist so weiß wie Schnee und zwei Köpfe größer als meine Wenigkeit. Melek hat Besuch. Unter den Gästen erkenne ich einige hohe Tiere wieder. Der Hamefeit, den Milliardär, ein paar Abgeordnete, den Schriftsteller Sid Langbut. Sieh an, ist das nicht unser lieber Herr Kommissar? Ich drehe mich um. Hutch Garne. Seine schleimige Hand streichelt instinktiv mein Handgelenk und nähert sich bedrohlich meinem Rückenende. Mein Alter und meine erschlaffte Haut würden mich nie vor seinen Praktiken schützen. Er mustert mein Jackett, meine zerknitterte Hose. Noch immer so mollig, mein Mäuschen. Das sind die Nerven. Deine Ehrlichkeit hat dich nicht weit gebracht, lieber Kommissar. Wann wirst du endlich lernen, über deine Nasenspitze hinauszuschauen? Meine Nase ist leider zu lang. Du weißt ja gar nicht, was für eine Jammergestalt du abgibst, Chérie. Eines Tages wirst du dich nicht mehr trauen, deinem Spiegelbild gegenüberzutreten. Garne verschwindet. Der Albino blickt ungeduldig in meine Richtung, aber eine Art Gräfin hat mich bemerkt, brandet mit ihrem Pottwalleib auf mich zu und streckt mir ihre Flosse entgegen. Kommissar Lob, endlich! Sie hier vor mir in Fleisch und Blut. Ich wollte Sie schon so lange kennenlernen. Wussten Sie, dass Sie mein Lieblingsschriftsteller sind? Hören Sie, Kommissar, ich plane, einen Galaabend bei mir zu geben, um eine Hilfsorganisation zu gründen. Ich würde mich sehr freuen, Sie unter meinen Freunden begrüßen zu können. Es ist sehr freundlich, Madame. Langbut. Fatima Langbut, die Gattin von Sid Langbut. Freunde nennen mich Frau. Wie die Kosmetikfirma. Entschuldigen Sie, Madame Langbut, ich muss Ihnen den Kommissar leider entführen. Natürlich hatte mich der Direktor nicht zu meinem Vergnügen hierher geschickt. Wir verlassen die Party und gehen über einen langen Gang bis zu einer schweren gepolsterten Tür. Der Gorilla stößt mich unsanft in den Raum und lässt mich allein. Nichts anfassen. Während ich den Luxus betrachte, der mir kaum Luft zum Atmen lässt, entdecke ich eine afrikanische Statue. Achtung, die Alarmanlage. Oh, Verzeihung. Haben Sie Ahnung von Kunst, Kommissar? Ich werde nie verstehen, warum ein so morsches Ding so ein Heidengeld kostet. Ach, da ist wohl der Reichtum außer Kontrolle geraten, vermute ich. Man sagt, Sie seien gläubig, Monsieur Lob. Ich bin Muslim. Sieh mal einer an. Monsieur, es ist schon nach 10 und ich würde gern zur Ausgangssperre zu Hause sein. Man sagt, dass Sie ein feinnasiger Spürhund sind. Das beweist nur, dass man zu viel redet. Die junge Frau auf diesem Foto ist meine Tochter Sabrine. Sie ist sehr hübsch. Sie ist verschwunden. Hat sie sich schon öfter aus dem Staub gemacht? Sie hatte keinen Grund, so etwas zu tun. Ich verstehe. Seit wann ist sie verschwunden? Schon seit 3 oder 4 Wochen. Sie vielleicht bei Freunden oder Verwandten? Kommissar, erstens habe ich sie ausgesucht, weil ich nicht daran interessiert bin, dass sich diese Geschichte herumspricht. Und zweitens, meine Tochter geht nie weg, ohne eine Adresse zu hinterlassen. Außerdem weiß sie, wie man ein Telefon bedient. Ich glaube... Danke, Kommissar, Sie können jetzt gehen. Ja, es tut mir leid, aber nur mit einem Foto. Für einen feinnasigen Spürhund ist das ausreichend. Guten Abend. Ich sammle meine Minderwertigkeitskomplexe ein, steige in meine Blechkiste, streife absichtlich den Kotflügel einer dicken Limousine. Leider ist es nur mein Wagen, der was abbekommt. Und holpere mühsam in Richtung der Anhöhen der Stadt, um wieder durchatmen zu können. In einer Luft, die zwar auch stinkt, aber nicht von Geld. Als ich zu Hause ankomme, schlafen Mina und die Kinder schon. Der verdammte Durchzug in meinem Haus hält mich wach in dieser Nacht. Ich steige aus dem Bett, setze mich in meinen verbeulten Lehnstuhl und beobachte, wie allmählich der Morgen heraufzieht. In der Oberstadt brennt ein Lagerhaus. Hinter irgendeinem Hügel geht noch eine Bombe hoch. Von meinem Fenster aus kann ich das nesselnde Elend der Kaspar sehen, seine Abwässerschwärze und dahinter das Mittelmeer. Es gab eine Zeit, da dachte ich, dass aus diesen Elendsquartieren, die von Krieg und Not gebeutelt waren, der Adel hervorgehen würde. Aber das war zu einer Zeit, als die Propaganda uns das Blaue vom Himmel versprach. Kinder werden abgeknallt, nur weil sie in die Schule gehen. Mädchen wird der Kopf abgeschlagen, weil sie sich weigern, den Schleier zu tragen. Chef, draußen wartet jemand auf Sie. Weißt du das, ich soll besser den Hinterausgang nehmen? Es ist Monsieur Messien, dieser aus dem Fernsehen. Was für eine Überraschung, alter Freund. Eid Messien, was sehe ich? Eine Jammergestalt mit einer Miene so düster wie die Nacht, aber kein Botschafter des Lachens. Mir ist nicht nach Scherzen zumute. Ich habe heute Morgen einen Drohbrief erhalten. Triff dich nicht länger mit den intellektuellen Handlangern des Satans. Und zum Dank dafür, dass man mich am Leben lässt, darf ich dem Mufti als kleine Unterstützung die bescheidene Summe von 100.000 Dinar überweisen. Ach, das ist sicher nur irgend so ein Spaßvogel. Findest du, dass man sich bei uns gut amüsiert? Unterschrieben mit Abukalips, bedeutungsschwangerer Name. Du kennst mich, Lob. Wir sind zusammen aufgewachsen, haben uns den Hosenboden auf denselben Gehsteigen abgewälzt. Ich bin keiner, der die Flöhe husten hört. Ich mache keine Politik, ich halte keine polemischen Reden. Das Einzige, wofür ich kämpfe, ist das Lachen, Lob. Jetzt such nicht bei dir nach irgendeiner Schuld, die haben ganz andere Motive. Und was soll ich tun? Koffer packen, beten? Mir ist der Humor vergangen. Tauch eine Zeit lang unter, du hast doch Freunde dort in Konstantin. Sie werden mich finden und töten. Ja, dann gehst du eben... Nein, nicht ins Exil, nicht nach Europa. Die Leute am anderen Ufer sind zwar nett, aber ich kann keine 20 Kilometer von meinem Wohnblock leben. Ach, was erzähle ich dir? Du hast selbst genug um die Ohren. Er erhebt sich. Ich schäme mich, ihn so gehen zu lassen. Enttäuscht und verloren. Die Fakten über Ruhl Meleks Töchterchen sind ziemlich spärlich, Kommissar. 17 Jahre, blond, grüne Augen. In der Schule war sie nicht sonderlich beliebt, dauernd abgehauen, ein echtes Problemkind. Das letzte Mal wurde sie vor 3 Wochen gesehen, im Lamp Rouge, zusammen mit einem gewissen Murat Ati. Zuhälter, wenn er nicht gerade einsetzt. Serge übernimmt das Muskelpaket an der Tür. Hey, ihr Pferdehändler! Der Tiermarkt ist am anderen Ende der Stadt! Sei doch nicht so grob, Didi! Der Herr Kommissar weiß, dass er nicht willkommen ist. Serge schiebt das Muskelpaket an der Tür beiseite und wir dringen in Hatschgarnes Etablissement ein. Das ist dein Problem, Bulle. Hat deine Kuh dir Hörner aufgesetzt? Was genierst du dich? Du hast doch das Recht, Bulligan zu sein. Zufrieden, es mir gegeben zu haben, verschwindet Garn in der Grotte der Dämonen. Algiers Schickeria liebt das Lamb Rouge. Man serviert importierten Likör, getrüffelten Fasan und, falls einem der Sinn danach steht, auch jeden anderen Stoff, der einen ins Nirvana entrückt. Da es ein höchst privates Jagdrevier ist, verkehren hier hohe Funktionäre, die jungfräuliche Knaben lieben, feine Damen, die vor Geilheit zittern und auch sonst ein Haufen interessanter Leute. Ich bin Anissa, was kann ich für euch tun? Ihr Lächeln ist so ergreifend schlicht, dass es selbst einen Krüppel auf die Beine brächte. Serge fallen fast die Augen aus dem Kopf, also überlasse ich sie ihm. Er zeigt ihr das Foto von Sabrine Melek. Die hier fehlt beim Abzählen. Wer? Sabrine Melek. Ja, ich weiß Bescheid. Der Fahrer ihres Vaters hat mich vor ein paar Tagen besucht. Und, was wollte er? Naja, dachte, ich sei ihre Freundin. War sie es denn nicht? Ich habe mit meinen Kunden genug. Kennst du den Vater von Sabrine? Er hat einen Mercedes und einen Albino als Fahrer. Ist das alles? Das ist alles, ja. Was genau ist eigentlich dein Beruf? Der Älteste der Welt. Übt Sabrine denselben Beruf aus? Glaube ich nicht. Ist ein verwöhntes Mädchen, macht gern Schwierigkeiten. Ich bin spät dran, Herr Kommissar, muss mich noch zurechtmachen. Wann hast du sie das letzte Mal gesehen? Kann mich nicht erinnern. Am nächsten Nachmittag kam ein Anruf von Roel Melek. Ich will Sie in 30 Minuten bei mir sehen. Also fahre ich mit Lino nach Hydra. Dalgino öffnet uns die Tür. Angeekelt kündigt er uns an. Kommissar Lob, Monsieur, er ist nicht allein. Gut, Monsieur. Geradeaus. Ich darf durch. Serge hat Pech. Du nicht, Schuhputzer, nur das Weichei. Er kann doch im Salon warten. Ist er desinfiziert? Was? In dem Fall wartet er draußen. Als Ruhl Melk mich sieht, setzt er sich hinter seiner Sonnenbrille in Szene und schiebt sich eine Havanna in den Schlund. Tut mir leid für Ihren Begleiter, aber ich habe nicht nach ihm verlangt. Das ist mein Partner als Polizeioffizier. Ich darf Sie daran erinnern, dass ich größtmögliche Diskretion verlangt hatte. Werden Sie ihn los. Und noch etwas. Vergessen Sie das Lamb Rouge. Das ist ein exklusiver Club. Außerdem haben meine Männer diese Spur schon verfolgt und sind auf nichts gestoßen. Ja, dann bleibt mir nichts übrig, als den guten Willen einer Hellseherin zu bemühen, Monsieur. Ihr Problem, das Treffen ist beendet. Komm schon, Mann. Und so eine Filzlaus wie du ist Kommissar. Armes Algerien. Lino hat Murat Ati aufgespürt in einem schmierigen Café-Ecke Rue de Revolution. Ganz ruhig. Lino hält ihm seine Pistole unter die Nase. Im Handumdrehen befördern wir ihn auf den Rücksitz. Der Art nachzuschließen, wie die Leute unseren Auftritt beobachtet haben, halte ich es für ratsam, nie wieder einen Fuß in dieses Viertel zu setzen. Hätte ich nur geahnt, dass du kommen würdest. Ich komme, um ein wenig in deinem Schlamm zu wühlen. Das habe ich mir fast gedacht. Herauszufinden, wie Hatschgarne sein Imperium aufgebaut hat, wäre ein endloses Geduldsspiel. Unter den Franzosen war er nur ein kleiner Schmied. Während des Krieges hielt er sich aus allem raus. Aber 62 nach der Unabhängigkeit war er mit einem Mal Freiheitskämpfer und Genosse. Und in der Schlangengrube der Partei lernt er das Intrigenspiel. Weiß Melek, dass du mich besuchst? Ich bin sicher, dass er es umgehend erfahren wird. Murat Ati sagt, dass er für dich arbeitet. Wer ist dieser Idiot? Ein Zuhälter. Davon habe ich einen ganzen Haufen, na und? Eins seiner Mädchen ist verschwunden, eine gewisse Sabrine Melek. Hör zu, Herzchen. Deine Unterstellungen interessieren mich nicht. Ich betrüge bei jedem Atemzug zweimal. Ich bin das lebende Denkmal der Verkommenheit. Du kannst mich mal. Ich habe in jedem Saustall ein Auge und meine Nase in allen Futternäpfen. Deine Dienstmarke ist nur dazu da, dir eine Nummer zu verpassen. Es dürfte wohl schon alles sein, was bei unserem Treffen rauskommt. Sei froh, dass du mit heiler Haut rauskommst. Beim nächsten Mal ruf vorher an. Bauern treffe ich lieber in der Spelunke. Zu Hause empfange ich nur Freunde. Serge wartet im Peugeot. Kerle wie Garn sind sich ihrer Straffreiheit so sicher, dass sie den Anblick eines Gesetzeshüters als abartig empfinden, als eine Art sinnlose Halluzination. Wart noch einen Augenblick, ich hab was vergessen. Kaum, dass er sein Gesicht zeigt, befördere ich meine Rechte dorthin, wo ihn sonst deine Liebhaber verwöhnen. Wie kannst du es wagen, die Hand gegen den ehrenwerten Hatschgarne zu erheben? Hab nur versucht, mich zu schnäuzen. Wenn ich verschnupft bin, bin ich sehr ungeschickt. Er wird dich verklagen. Und ich werde nichts unternehmen, ihn davon abzubringen. Du entschuldigst dich, und zwar sofort. Ich denke nicht dran. Das ist Meuterei. Du rufst ihn an, oder ich reiß dir die Ohren ab. Du Schleimscheißer, du weißt genau, wie diese Herren mit uns umspringen. Ich hab dich gekannt, als du noch in einer Bruchbude gehaust hast und jeden Müllwagen nachgejagt bist. Jetzt bist du ganz oben und das steigt dir zu Kopf. Ich erlaube dir nicht, mich zu duzen. Der Direktor bin immer noch ich. Du bist ein Nichts, ein Häufchen Hundedreck, ein Rauschen im Wind. Auf der Straße umringen Gaffer das Drama, ohne zu begreifen, was vor sich geht. Ein Auto brennt, die Räder in der Luft, Rauchschwaden ziehen über die Fassaden. Verstümmelte Körper liegen blutüberströmt auf dem Asphalt. Serge hat mich nach Hause gebracht. Ein Unglück kommt selten allein, im Flur stolprig über zwei Koffer. Mein ältester Sohn steht im Gang, traurig, entschlossen. Am schluchzenden Gesicht seiner Mutter sehe ich, dass er uns verlassen wird. Er ist der Sohn eines Polizisten. Nach den Regeln der Fundamentalisten verdient er dasselbe Schicksal wie sein Vater. Man schneidet Kindern die Kehle durch, weil ihre Eltern Soldaten oder Polizisten sind. Schweigend sitze ich am Tisch. Das Bild der zerfetzten Körper, der Anblick des Kindes mit den verrenkten Gliedmaßen im Staub geht mir nicht aus dem Kopf. Ich drehe mich zum Fenster und schon löst in der Ferne die erste Salve den Wahnsinn wieder aus. Mensch, Chef, man sagt, dass Sie dem Direktor das Maul gestopft haben. Stimmt es, dass Sie ihn ein Häufchen Dreck genannt haben? Ja und? Was wollen Sie jetzt tun? Mich auf meine Pensionierung vorbereiten. Für Erniedrigungen bin ich zu alt. Das ist doch nicht der richtige Moment. Wir haben Krieg. Man wird Sie wie ein Deserteur behandeln, Chef. Im Leben hat der es zu etwas gebracht, der stolz auf seine Familie sein kann. Beförderung, Aufstieg, Karriere, alles Schaumschlägerei, Ablenkung vom Wesentlichen. Murat Ati wurde heute Morgen in die Beobachtungsstation des Sicherheitsdienstes überstellt. Warum hat mich niemand gefragt? Der Diensthabende sagt Anweisung des Direktors. Ja? Natürlich. Chef, der Direktor. Ich werde die unerfreuliche Angelegenheit von eben vergessen, Lock. Herr Direktor, wenn es darum geht, weiter zu streiten, dafür bin ich nicht in Stimmung. Was will der Sicherheitsdienst mit Ati? Sie haben mir versprochen, dass Sie uns verständigen, falls Sie etwas herausfinden, was mit unserer Angelegenheit zu tun hat. Hast du heute noch was Besonderes vor? Wie soll ich das verstehen? Wenn es dir nicht zu viel ausmacht, schau doch noch mal bei unserem Freund Ul Melek vorbei. Ihr großer Gönner sollte lieber einen Privatdetektiv engagieren. Diese Sexgeschichte stinkt dermaßen, dass ich dabei nicht mehr denken kann. Teilen Sie Melek mit, er soll sich jemand anderen für seine Drecksarbeit suchen. Wir werden zur Cité des Olivier gerufen. Als ich mit Serge ankomme, ist Lino schon da. Eine Bande von Terroristen hat die Post von Berblieb überfallen. Jemand hat uns alarmiert. Sie haben sich auf der Baustelle in dem Rohbau drüben verschanzt. Wie viele sind es? 3. 2 Männer, eine Frau. Geiseln? Eine haben sie umgebracht, 2 hatten sie noch fest. Ich atme tief durch und renne los. Mit bleichem Gesicht folgt mir Serge. Das Mädchen kommt aus der Deckung und feuert von einem Balkon auf uns. Ein Scharfschütze des Einsatzkommandos erwischt sie. Serge und ich dringen in das Gebäude vor. Im Erdgeschoss finden wir den zweiten Terroristen. Die Kugel eines Scharfschützen hat ihm den halben Kopf weggefetzt. Der letzte Terrorist wütet im ersten Stock. Er benutzt den Mann als Schutzschild. Hey, Emir, hier bin ich! Er dreht sich zu Serge um und bekommt gar nicht mit, wie ich mich hinter ihm aufrichte. Hat man sie identifiziert? Die Frau war der Abteilung unbekannt. Einer der beiden Männer war Dacholaim. Sein Vater ist so stinkreich, dass er sich Socken nach Maß machen lässt. Und der dritte? Brahim Boudar. 5 Jahre im Gefängnis wegen Unzucht mit Minderjährigen. 2 Jahre wegen schwerer Körperverletzung und zuletzt 9 Monate wegen Drogenbesitz. 1994 ist er aus Sidi Jil geflohen. 1988 einer der Rädelsführer bei den Oktoberaufständen. Hat mehrere Kaufhausbrände auf dem Gewissen. War schon damals ein islamistischer Bruder. Er war Türsteher im Lamb Rouge. Noch was. Bei seiner Verhaftung 88 war seine rechte Hand Murat Ati. Ich wusste, dass wir mit dem noch nicht fertig sind. Ich habe vorhin mit dem Sicherheitsdienst gesprochen, Kommissar. Sie haben nie jemanden mit der Überstellung von Ati beauftragt. Die beiden Typen, die ihn abgeholt haben, waren falsch. Der Direktor hat sich reinlegen lassen. Wo ist Ati dann? Hier ist er, Kommissar. Serge führt mich über die Mülldeponie. Murat Ati liegt mitten in einem Abfallhaufen. Flach auf dem Bauch. Ein großkalibriges Geschoss. Ein Obdachloser hat ihn gefunden. Ich beuge mich über ihn. Er hat Handschellen an den Gelenken und seine Füße sind mit Stacheldraht gefesselt. Seine großen Augen, in denen sich die Qualen der Folter noch spiegeln, scheinen mich verstohlen zu mustern. Fassen Sie ihn nicht an. Er ist vermint. Hier spricht Anessa. Anessa aus dem Lamb Rouge. Ich muss Ihnen etwas Wichtiges mitteilen. Du hast doch nicht etwa die Gewerbesteuer erhöht. Ich habe gehört, dass Sie bei Madame Fanlong gut eingeladen sind, Kommissar. Richtig, aber ich werde nicht hingehen. Sie müssen kommen. Wir treffen uns bei Madame Long gut. Sag's mir am Telefon, Schätzchen. Ich habe einen anstrengenden Tag. Ich habe etwas für Sie. Es geht um Mati. Ich muss auflegen bis heute Abend. Wer war denn das? Eine Dame gibt heute einen Empfang. Wenn du willst, nehme ich dich mit. Wir treffen kurz nach Einbruch der Dämmerung bei Madame Langbut ein. Ihr Maskenbildner hat sich die größte Mühe gegeben. Eingehüllt in ein schmuckdurchwobenes Kleid sieht sie aus wie eine Fleischwurst in Zellophan. Sie wird dermaßen umworben, dass sie für uns nur ein Lächeln übrig hat. Anessa ist nirgends zu sehen. Ich sehe in den oberen Stockwerken nach ihr. Serge verschwindet nach oben, während ich mich daran mache, die Leute zu betrachten. Ich habe kaum ein paar Schritte gemacht, als mich Fahrlangwut abfängt. Kommissar, ich freue mich, Sie unter meinen Freunden begrüßen zu dürfen. Das ist sehr freundlich, Madame. Laufen Sie nicht gleich wieder weg, Kommissar. Sieht. Sieh mal, wer uns hier die Ehre erweist. Dein genialer Konkurrent Brahim Lob. Oh, jetzt tu doch nicht so, als wenn du den Kommissar nicht gesehen hättest. Zumindest sagt man, dass Sie der genialste Polizist des Landes sind. Und wie man hört, hat Ihr Sohn die Stadt verlassen, Kommissar? Er ist der Sohn eines Polizisten, Monsieur Langbut. Ich kann verstehen, dass er keine Lust hat, morgens mit durchschnittener Kehle aufzuwachen. Ach, entschuldigt mich einen Moment, ihr zwei, ja? Meine Gäste, oh Herr. Und worauf warten Sie noch, bis Sie Ihre Dienstmarke zurückgeben? So wie die Dinge liegen, lässt man sich auch als Schriftsteller besser nicht mehr auf der Straße blicken. Sie gehören seltsamerweise zu den wenigen, die ihrem Geschäft noch frei nachgehen können. Es kommt eben darauf an, dass man die richtige Sprache zur richtigen Zeit spricht. Und Kommissar, in das richtige Arschloch kriecht, nehme ich an. Ich liebe Ihren Esprit, Kommissar. Ich habe jedes Ihrer Bücher verschlungen. Ich schreibe, um gegen meine Albträume anzukämpfen, Madame. Ihr Salon ist fast so groß wie meine Verbitterung. Oh, Sie sind köstlich. Begleiten Sie mich lieber ans Buffet, ja? Kommen Sie, Kommissar. Ich stelle Sie ein paar Freunden vor. Am Buffet lasse ich meinen Blick noch einmal über das Gewimmel schweifen. Für einen Moment glaube ich, Rul Meleks Albino hinten im Saal zu sehen. Sekunden später ist er fort. Kommissar, ich habe Anessa gefunden. Wo? Oben in einem der Schlafzimmer. Die Kleine liegt bäuchlings auf dem Bett, das Kleid über die Hüften hochgeschoben. Ihr Mörder muss sie mit einem Kissen erstickt haben, während er sie vergewaltigt hat. Enissa hatte ein Apartment in der Saint-Étoile. In der Wohnung nichts, kein Adressbuch, kein Tagebuch, nicht mal ein Kalender. Aber in der Wand war eine Vorrichtung für eine Kamera. Die Kamera war da, aber kein Film. Da hat jemand die Liebesspiele der Kleinen sorgfältig dokumentiert. Und ich bin mir sicher, dass vor uns schon jemand in der Wohnung war. Die müssen die Wohnung gründlich gefilzt haben, aber das hier haben sie übersehen. Auf dem zerknitterten Foto sieht man Enissa Arm in Arm mit Hadj Garne vor dem Lamp Rouge. Direkt hinter ihnen steht Murat Ati. Murat Ati war Enissas Cousin. Enissas wirklicher Name war Soria Ati. Und was bringt uns das? Das Foto wurde am 29. Januar aufgenommen. Und in derselben Nacht bekam ein gewisser Abbes Lauer einen Herzinfarkt, als er sich in einem der Zimmer des Lamp Rouge seinen Folterfantasien hingab. Seine strenge Gymnastin war unsere kleine Enissa. Abbes Lauer war Direktor der Nationalbank. Und er hatte ein echtes Problem. Ein Defizit von 120 Millionen Dollar. Die Kleine hat was über den Tod ihres Cousins gewusst, Chef. Wir sollten mit Kommissar Dean sprechen. Er hat damals im Fall Abbes Lauer ermittelt. Dean ist in der Irrenanstalt. Er ist seit einem Monat raus. Warum bist du gekommen, Lop? Wegen des Lamp Rouge? Mit der Sache habe ich nichts mehr zu tun. Zu viele Heckenschützen. Hast du deshalb damals aufgegeben? Herr Zulop, ich bin 58, ich habe 8 Mäuler zu stopfen. Hat man dich bedroht? Man droht keinem nichts. Man setzt 2 Bengel auf ihn an, jünger als die eigenen Kinder, und die Sache ist erledigt. Du hast nicht noch zufällig Unterlagen über den Fall? Zeit für meine Tabletten, Lop. Das ist eine Nummer zu groß für dich, Lop. Das Lamp Rouge ist ein Minenfeld. Weg in Ruhe ab. In manchen Fällen geht man nach. Von anderen lässt man lieber die Finger. Die Mordserie an Intellektuellen unseres Landes reißt nicht ab. Nach der Ermordung des Dichters Jamal Abad in der vergangenen Woche ist heute Morgen der Komiker Aït Messien einem Anschlag zum Opfer gefallen. Als er seine Tochter zur Schule brachte, schossen ihn 2 schwer bewaffnete Täter mehrfach in den Kopf. Mit Aït Messien stirbt einer der bedeutendsten Komiker Algeriens. Die Nachricht trifft mich mit voller Wucht. Mina stellt das Radio leiser. Sie weiß, was Aït mir bedeutet hat. Ihre Augen verdunkeln sich. Wortlos schlüpfe ich in meine Jacke, gebe Stück um Stück Zucker in meinen Kaffee, während ich auf einen Sprung in der Scheibe starre. Die Sonne vertreibt die letzten Widerstandsnester der Nacht. Eine Vielzahl von Irrlichtern glänzt auf der regennassen Straße, doch kein Funke schafft es, die Augen der Passanten zu erhellen. Serge hält mir die Tür auf, er sagt nicht guten Morgen, er sieht mir an, dass ich es schon gehört habe. Wir haben die beiden, die Aït Messien erschossen haben. Der eine, sein Kumpel nannte ihn Didi, wurde bei der Verhaftung erschossen. Der andere hat einen glatten Lungendurchschuss ohne weitere größere Verletzungen. Der Polizeiarzt sagt, er ist vernehmungsfähig. Ich will mir zuerst den toten, wahnsinnigen Gottes ansehen und fahre mit Lino in den Keller. Dort liegen die Toten in schönen, kühlen Fächern. Erinnern Sie sich noch an den Wachhund mit den gedopten Muskeln vom Eingang des Lamp Rouge, Didi? Das ist er. Die Hausdurchsuchung bei Didi hat uns ein Fax, 2 abgesägte Schrotflinten und ein ganzes Sortiment zum Bombenbau eingebracht. Jede Menge Hetzschriften, die mit Abu Kalips unterzeichnet sind. Und diese Liste von 23 Intellektuellen. 8 sind schon mit einem Kreuz markiert, darunter auch Aït Messien. Die meisten anderen sind Schriftsteller. Dein Name ist für sein Festival nicht nummeriert. Vielleicht kann Abu Kalips meinen Stil nicht leiden. Was ist mit den anderen? Sliman Abu, ein Dealer. Früher hat er Schnee in der Kaspar verkauft. Im Oktober 88 wurde er wegen Brandstiftung verhaftet. Dafür hat er 3 Jahre gesessen. Als wir das Krankenzimmer betreten, hat Sliman Abu schon wieder etwas Farbe im Gesicht. Der Arzt hat uns geraten, nicht zu übertreiben, um keine Verschlimmerung seines Zustandes zu riskieren. Ich schwöre ihm, die Nerven zu bewahren und warte, bis er aus dem Zimmer ist. Ich schwöre, Roh. Ich habe mit der ganzen Sache nichts zu tun. Ach, du warst also nur zufällig im Fluchtwagen. Ich habe Didi nur zufällig getroffen. Ist ein alter Kumpel. Ich bin Geschäftsmann. Und dann kommt ihr und fangt gleich an, wie wild rumzuballern. War Murat Ati auch ein Kumpel von dir? Murat, hey, klar. Murat und ich sind im selben Schlammloch geboren, Chor. Damals sind wir vor Hunger fast gestorben. Haben den Gürtel gemeinsam enger geschnallt. Ja, mir kommen die Tränen. Verachtest du mich, weil ich keine Bildung habe? Was meinst du? Wie stellt man es an, was zwischen die Zähne zu bekommen, wenn man keinen Schulabschluss, keine Arbeit hat? Weißt du, was es heißt, wenn du zu Hause nicht mal einen Platz zum Wir Lernen hast? Wir sind hier nicht bei Gericht. Jedenfalls hat es beim Richter bis jetzt immer funktioniert. Und weil ihr zu Hause so arm wart und du nirgendwo lernen konntest, bist du in die Volksmoschee gegangen. Bist du da den Fundamentalisten beigetreten? Ich im Gewand eines afghanischen Hirten. Du steckst bis zum Hals in der Scheiße. Didi, Muradati und du, ihr habt schon 88 bei den Unruhen schwer mitgemischt. Ich hab dafür bezahlt, ohne Straferlass. Und Didi ging zu den Bärtigen. Und ihr trefft euch alle im Lam Rouge. Ich bin müde. Wir kommen wieder, Slimane. Garantiert. Am nächsten Morgen hat Serge mich nicht abgeholt. Eine Stunde habe ich am Fenster auf ihn gewartet, wie versteinert, in der Kehle eine Vorahnung, dass es einem den Magen umdreht. Als ich zum Büro komme, wartet Serge am Eingang auf mich. Lino ist als vermisst gemeldet. Der Kommandant der 13. Brigade hat uns gemeldet, dass Linos Auto ausgebrannt in der Nähe von Duane Mish gefunden wurde. Wahrscheinlich eine fingierte Straßensperre. Was hat er da zu suchen? Alle Welt weiß, dass es in Duane Mish vor Fundamentalistengeschmeiß nur so windet. Er hat einen Anruf von seinem Bruder bekommen. Sein Vater ist am Vorabend gestorben. Die Brigade ist vor Ort. Sie durchkämmen das gesamte Gebiet. Gegen Mittag schrillt dann das Telefon. Ja? Danke. Danke, Kollege, ja. Sie haben Linos Leiche in einem alten Kuppelgrab gefunden. Am späten Nachmittag wird Lino überführt. Im Leichenschauhaus rät mir der Direktor, den Chirurgen nicht bei der Arbeit zu stören. Geh nicht hin, Lob. Er ist so entstellt. Sie nähen ihm gerade den Kopf wieder an. Am nächsten Tag versammelt sich die ganze Mannschaft in Bab el-Bed zum Begräbnis. Auf den Dächern der Umgebung sind Scharfschützen postiert. Die Terroristen haben uns an die unvorstellbarsten Scheußlichkeiten gewöhnt. Sie ermorden einen Polizisten, um seine Kollegen niederzumähen, die sie an seinem Grab versammeln. Ich komme als Letzter an, weil Serge verschwunden ist. Auf der Straße spielt ein Junge mit einem Fahrradreifen, unbeeindruckt von der Menschenmenge. Linos Jüngster, 5 oder 6 Jahre alt. Er begreift nicht, dass all diese Leute wegen ihm da sind. Irgendjemand flüstert mir zu, Gott ist groß. Die Hölle auch, erwidere ich. Serge sagt 3 Tage lang kein einziges Wort. Er meidet die Kantine und boykottiert die Einsatzbesprechungen. Er verbringt mehr und mehr Zeit damit, hinter seiner Schreibmaschine über seinen Schmerz zu brüten, als sich für den Rest der Welt zu interessieren. Ich weiß, wie du dich fühlst. Mir geht's genauso. Lino gehörte zu unserer Familie. Das Schicksal wollte, dass er als Erster ging. Das nennen Sie Schicksal? Nenn es, wie du willst. Es ist nun mal Tatsache. Lino ist tot. Er hat nicht verdient, so zu enden. Er war ein guter Kerl. Ja, manchmal habe ich auch Lust, meine Pistole zu ziehen und den erstbesten Bärtigen, der mir über den Weg läuft, niederzuschießen. Aber ich bin kein Mörder, Serge. Ich weigere mich, Ihr Spiel mitzuspielen. Nicht mit mir. Behalten Sie Ihre Sprüche für sich. Das ganze Drama kommt doch nur daher, dass manche die falschen Werte haben. Von jetzt an handle ich so, wie die das verdienen. Ich kann nicht viel für ihn tun. Jedes Mal, wenn ich mich ihm nähere, droht er mir, die Fresse einzuschlagen. Eines Morgens beschließt er, mitten in einer Sitzung zum Grab von Lino zu fahren. Er kommt dort nicht an. Auf dem Weg überfährt er ein Stoppschild und verprügelt einen Polizisten. Nach 4 Tagen habe ich ihn rausgeholt und bin mit ihm zum Strand gefahren. Danach ging es besser. Das Meer hat ihn ein wenig beruhigt. Serge hat sich bei der Schwester den Schlüssel zu Abus Zimmer besorgt und hinter uns abgeschlossen. Wenn Slimane schreien will, drückt Serge ihm ein Kissen auf das Gesicht. Seid ihr wahnsinnig? Ich rede. Was wollt ihr? Deine Waffe wurde identifiziert. Sie gehörte einem Magistratsbeamten, der in Tamalus ermordet wurde. Du erpresst Schutzgeld von Boutiquenbesitzern. Didi ist dein Kumpel. Und Apokalypse dein Guru. Lass uns verhandeln. Sonst noch Wünsche? Ich verlange die Freilassung. Die Freilassung oder gar nichts. Serge reißt den Stecker einer Lampe raus und schält umständlich den Draht heraus. Dazu habt ihr kein Recht. Das Gesetz verbietet es. Wir werden uns später schämen. Mit der Fatwa, die deine Gurus gegen die Ausländer erlassen haben, hast du keine Chance, dass Amnesty dir zu Hilfe kommt. Hör zu, wir haben alle Zeit der Welt. Wir werden jeden Tag wiederkommen. Je schneller du auspackst, desto schneller bist du erlöst. Ich will Abu Kalyps. Kapiert? Das ist eine persönliche Sache. Ich gebe auf. Gott ist mein Zeuge, ich habe bis zum Ende meiner Kräfte durchgehalten. Der Teufel ist sicher mächtig stolz auf dich. Didi und du, hä? An wie vielen Attentaten warst du beteiligt? 3, mehr nicht, ich schwör's. Didi hat sie erschossen. Auch Jamal Abad? Didi sagte, dass dieser Kerl der Satan ist, dass er Schweinereien schreibt, die Jugend verdirbt. Was ist mit Brahim Budar, Daulamin, Muratati? Brahim Budar war der geborene Mörder. Schon als Kind hat er Katzen und Hunde gequält. Kein einziger Köter hat sich in unser Kaff getraut. Weiter, Muratati, Didi und Slimane und du, ihr kanntet euch seit der Oktoberrevolte 88. Als wir aus dem Knast kamen, hatte Murat eines Tages Dacholaim angeschleppt. Der war ein Krösus. Die reinste Goldmine für Murat, Didi und mich. Mit dem haben wir zum ersten Mal den Fuß in ein richtiges Restaurant gesetzt. Und Daho hat die Truppe dann richtig auf Kurs gebracht. Schmuggel, Waffenhandel und irgendwann in den frühen 90ern ging er zu den Fundamentalisten. Daho, der hätte doch mit dem Teufel verhandelt. Damals haben alle auf die Fundamentalisten gesetzt. Keiner von uns wollte am selben Galgen wie die Ungläubigen baumeln. Ich wollte kein Blut an meinen Händen, das habe ich auch Lahim und Murat gewollt. Was ist mit Sabrin Melek? Murat hat dies schuld. Er hätte sich nicht in diese Schlampe vergaffen sollen. Sie gehörte nicht zum Harem. Im Club sind die Anweisungen klar, keine von draußen. Aber die war gar keine normale Nutte. Irgendwer hatte sie eingeschmuggelt, um bis zum Guru vorzudringen. Abu Kalyps hat's rausbekommen, Brahim hat sie auf irgendeiner Baustelle einbetoniert. Und Murat auf der Müllkippe abgeladen. Was seid ihr bloß für ein Verein? Fundamentalisten? Eine Art Mafia? Scheiß drauf. Ich brauch Geld. Vom Ersten, der mir welches geboten hat, habe ich mich anheuern lassen. Unser Club hat sich um Intellektuelle gekümmert, andere um Industrielle. Persönlich habe ich nichts gegen die Gebildeten. Man schickt mir einen Fax, die und die Summe, für den und den, das gebe ich weiter. Ich habe einen tierischen Horror vor Waffen. Oh, ich bin einfach nur ein Schalterbeamter. Wo versteckt sich Abu Kalyps? Pavillon 17, Cité Durb an der Küstenstraße. Die Cité Durb, die Stadt des Goldes, hat kein reines Gewissen. Sie versteckt sich hinter den Hügeln in einer Bergnische und tut so, als gäbe es sie nicht. Die Grundstücke gehören zu denen, die hinter vorgehaltener Hand den Besitzer wechseln für einen symbolischen Dinar. Wenn ich dagegen an die öden Bunker der Schlafstädte denke, die schon beim Einzug baufällig sind und nichts als Aggressionen wecken, gebe ich mich keinen Illusionen bezüglich unserer Zukunft mehr hin. Lob? Überrascht? Ich schreibe gerade. Sie werden im Gefängnis noch Zeit genug haben, an Ihren Traktaten rumzufeilen. Ich verstehe. Das also ist Ihr apokalyptisches Labor, Monsieur Abu Kalyps. Ich habe Sie beträchtlich unterschätzt, Lob. Im Salon lagert ein ganzes Arsenal von elektronischem Spielzeug, Computer, Funkanlagen und ein Faxgerät, das gleichgültig seine tödlichen Briefe in die Welt schickt. Jedes Mal, wenn ich Ihren Namen auf die schwarze Liste setzen wollte, hat mich meine kategorische Weigerung, Ihnen Talent zuzugestehen, davon abgehalten. An den Wänden hängen die Trophäen seines düsteren Ruhms, darunter auch ein Bild von Eid Mesien. Langbut nimmt feierlich hinter seinem Schreibtisch Platz und greift zu einem Manuskript. Gott vermag die Lage eines Volkes nur zu verbessern, indem er seine Mentalität korrigiert. Vielleicht sollte man lieber Ihre korrigieren, Sid. Sind Sie gläubig? Ich bin Muslim, das genügt mir. Und warum hassen Sie uns denn? Euer Fundamentalismus, dieses Gift, hat nichts mit dem Islam zu tun, es ist tödlich. Sollte man den Dämon austreiben oder ihn zähmen? Es musste eine Entscheidung getroffen werden. Und ein Dämon lässt sich nicht zähmen. Wenn ich all diese degenerierten Bastarde sehe, die unsere Städte überfluten, diese amerikanisierten Jugendlichen, die Intellektuellen, die sich anstrengen, uns eine Kultur einzutrichtern, die nicht die unsere ist, dann tue ich nur, was Goebbels angesichts Thomas Manns auch getan hätte. Ich ziehe die Pistole. Deine Opfer waren weder Dämonen noch Verrückte, Sid. Sie hatten Kinder, Hoffnungen, legitime Ansprüche und wollten niemand etwas Böses. Ach, Schwachsinn! Als ich gegen die Franzosen gekämpft habe, war das nicht zum Vergnügen. Ich habe von einem algerischen Algerien geträumt. Und was sehe ich? Algier ist so verdorben wie jede Metropole jenseits des Meeres. Das sind unsere Feinde. Verräter, Handlanger des Teufels. Eid Mesien hatte kaum was zu beißen, hat seine Schulden mit ins Grab genommen. Er war ein mieser Gaukler. Er verkörperte den zynisch negativen Algerier, den wir alle ablehnen. Der Wald muss niedergebrannt werden, schädlingsfrei und widerstandsfähig. Du sprichst von Träumen und lässt Albträume wahr werden. Deine Freunde aus dem alten Regime haben dich und deinen Größenwahn benutzt. Du bist eine jämmerliche Utopie. Als verrückt gilt, was sich dem Verständnis der Menge entzieht. Verrückt ist der Weise, der seine Gelehrsamkeit vor dem gemeinen Volk ausbreitet. Hier, du kannst mich festnehmen. Du brauchst keine Handschellen, eher eine Zwangsjacke. Sidlang Boot wird auf den Schreibtisch geworfen, sein Schädel zerfetzt. Ich kann gerade noch eine Silhouette erkennen, die draußen zu einem Auto sprintet. Chef, das war ein Mercedes. Sie reden im Radio über deinen Erfolg. Sie haben deinen Namen erwähnt. Mina macht sich Sorgen. Sie kann gar nichts anderes mehr tun. Ihr Ältester ist fort und ihr Ehemann ist die Hauptattraktion bei der Terror-Olympiade. Hallo, Habib. Geht's gut? Nicht zu müde? Wetten, du hattest gerade einen Albtraum? Wer spricht da? Ganz sicher ist es kein Störgeräusch, Habib. Soll es ein Witz sein? Meine Freunde finden, dass ich keinen sehr ausgeprägten Sinn für Humor habe. Du hast die falschen Tabletten geschluckt, habe ich recht? Du hast gute Arbeit geleistet. Jetzt müssen wir sehen, wie wir die Sache zu Ende bringen. Ich habe dir einen kleinen Gruß vor die Tür gelegt. Vor der Wohnungstür finde ich ein Paket. Ich öffne es, ohne an die Gefahr zu denken. Eine Geschenkpackung, Seife, Leichentuch und Gebetskette. Ich kann lange nicht einschlafen. Im Nebenzimmer fantasiert mein Jüngster sekundenlang vor sich hin und ist dann still. Verdammte Scheiße, es ist 3 Uhr früh. Den hier. Interessiert dich mein Fall noch immer? Ja, könnte sein. Wieso hast du deine Meinung geändert? Wegen Tahar Jaud. Der hat mal gesagt, wenn du redest, stirbst du, wenn du schweigst, stirbst du. Also rede und stirb. Rund um das Hochhaus, in dem Dean wohnt, stehen Polizeiwagen. Der Anblick des Leichenwagens lässt mir das Blut in den Adern gerinnen. Zu meiner großen Erleichterung steht Dean aufrecht im Treppenhaus, eine 762 in der Faust. Auf den Stufen bluten 2 verrenkte Körper ihr Gift aus. Stopp, Cherie, entweder ist das hier ein Zufall oder du wirst abgehört. Also, von Anfang an war mir der Tod von Abbes Lauer verdächtig. Laut seiner Krankenakte war er geradezu prädestiniert, den Rekord an Langlebigkeit zu brechen. Der Fall Lauer wurde doch abgeschlossen. Ich bin zu dem Gerichtsmediziner und habe ihn ein wenig unter Druck gesetzt. Na, der hat mir vielleicht was erzählt. Mein Partner hat sich auf Zehenspitzen zurückgezogen. Ich habe dann allein weitergemacht. Richter Berat hat mich bestärkt. Das Resultat? Hatsch Garne höchstpersönlich taucht in meinem Büro auf und führt mir ein Pornovideo mit meiner Nichte in einer völlig abstoßenden Sexorgie vor. Aber ich ließ nicht locker. Ich habe Soria Ati, alias Enissa, beschattet. Ich habe Fotos gemacht. An dem Tag, als ich sicher war, sie in der Falle zu haben, hat sie mich nur ausgelacht. Während ich meine Fotos auf ihrem Bett ausbreitete, schaltete sie ein Video an. Und ich sah Maître Berat, den höchsten Richter, wie er es sich von einem Minderjährigen besorgen lässt. So konnten sie alle erpressen. Und weil ich stur blieb, bedrohten sie meine Familie. Ich erhielt rund um die Uhr Anrufe, in denen mir mein Tod oder der meiner Familie in schönsten Farben beschrieben wurde. Ich misstraute am Ende der ganzen Welt. Und landete zuletzt im Irrenhaus. Wer steckt hinter dieser Schweinerei? Das ist selbst für Hatsch gar nicht zu groß. Die Finanz- und Politmafia. Alte Politiker, die es nicht verkraftet haben, dass sie nach 88 ausgeschaltet wurden. Kleptomanische Anführer aus alten Zeiten. Entlassene Funktionäre. Eine ganze Bruderschaft verantwortungsloser Verantwortlicher. Namen, die Namen. Komm, wir fahren jemanden besuchen. Ich rufe Serge im Büro an und sage ihm, er soll Mina und die Kinder zu meinem Cousin Kader nach Bejaia bringen. Am Nachmittag steige ich mit Dean in meinen Zastava. Wir fahren zu Saladoba. Er empfängt uns auf der Veranda, ganz untertänig. Monsieur Doba, Kommissar Lopp und ich rollen die Affäre Lauer wieder auf. Ach, das ist doch eine alte Geschichte. Ja, ich weiß. Sie wurden wegen des Todes ihres Direktors aller Funktionen enthoben. Man hat versucht, ihnen die Schuld in die Schuhe zu schieben. Und was denkt Kommissar Lopp darüber? Ich denke, man hat sie benutzt. In diesem Fall sitzen wir im gleichen Boot, Kommissar Lopp. Ich habe von Ihrer letzten Großtat gehört. Sie haben die Machenschaften von Sitlangbut beendet. Naja, das ist sehr gut, aber das Fest geht trotzdem weiter. Ich sehe nicht, wie wir im gleichen Boot sitzen können, Monsieur Dupin. Man hat auch Sie benutzt, Kommissar. Nehmen wir diese Geschichte mit Apokalypse. Da taucht plötzlich so ein Emir auf, der nicht im offiziellen Organigramm des Terrorismus steht. Ja, er schreckt nicht einmal davor zurück, sich aus den Reserven des Kontingents zu bedienen. Dank des Spürhunds Lopp hat man sich des Eindringlings entledigt. Und für den gewöhnlichen Steuerzahler hat die Polizei ihre Rechnung mit Sitlangbut alias Apokalypse beglichen. Einen Namen, Monsieur Dobin. Wie kommen Sie darauf, dass ich einen von Ihnen kennen könnte? Meine Herren, gehen Sie nach Hause, das ist der Rat eines Freundes. Dobin, ich weiß, was Sie 91 in Beirut gesucht haben. Und was aus Ihren beiden Kollegen 1994 in der libyschen Wüste geworden ist. Und auch, warum sich Ihre Freundin aus Taweli aus dem 5. Stock gestürzt hat. Wenn Sie Beweise gegen mich haben, warum warten Sie noch, mich zu verhaften? Meine Herren, es war schön, mit Ihnen zu plaudern. Sie finden wohl allein hinaus. Noch während wir Dobas kleine Oase verlassen, hören wir, wie er das Telefon betätigt. Unser Besuch sollte nur ein bisschen Bewegung in die Sache bringen. Man wirft ein Wort in die Runde und wartet, bis ein Gerücht daraus wird. 100 Meter von Dobas Oase entfernt legen wir uns auf die Lauer. Stunden vergehen, langsam, drückend. Ich beobachte mit meinem Feldstecher die Straße. Die Sonne beginnt ihren Abstieg in die Hölle. Dann taucht ein grauer Mercedes am Ende der Straße auf. Dobas steht im Pyjama am Fenster. Es ist kein Knall zu hören, aber Dobas sinkt plötzlich zusammen, die Hände gegen den Bauch gepresst. Komm, Lob, den schnappen wir uns. Der Mörder beugt sich über ihn und jagt ihm noch 3 Kugeln in den Kopf. Dean ist vor mir da. Der Mörder kommt aus der Vordertür und hebt sofort seine Waffe. Das würde ich nicht tun. Der Killer reagiert nicht. Ich drücke sofort ab und jage ihm eine volle Ladung in die Brust. Dean reißt ihm die Maske herunter. Es ist der Albino von Rol Melek. Er sieht mich an und ich sehe, wie seine Augen brechen. Im Büro habe ich hunderte von Fotos der Terrorismusopfer zusammengesucht. Dann bin ich in die Rue des Pyramides gefahren. Rol Melek war nicht zu Hause. 2 volle Stunden habe ich gebraucht, um die Fotos an die Wände, Vorhänge und Möbel zu heften. Unerträgliche Fotos erstochener Kinder, enthaupteter Greise, zerstückelter Soldaten und armer Prominenter, die man zu Tode gefoltert hatte. Ich habe kein Licht angemacht, geraucht und gewartet. Was ist das für ein Saustall hier? Sheriff? Das ist Ihr Meisterwerk. Wer hat Ihnen erlaubt, hier reinzukommen? Wo ist Sheriff? Sie meinen Ihren Moby Dick, der ist ein für alle Mal untergegangen. Haben Sie den Verstand verloren, Kommissar? Sagen wir, ich habe viele Freunde verloren. Das Telefon ist tot. Wir sind nur zu viert. Der Teufel, Gott, Sie und ich. Sie machen sich lächerlich. Sammeln Sie Ihren Ramsch wieder ein und verschwinden Sie. Ich hatte einen harten Tag. Raul, ich weiß alles. Was Sie nicht wissen, Kommissar, ist, welche Grube Sie sich gerade graben. Kleine Versager Ihres Kalibers stellen sich nicht gegen mich. Sie liefern sich mir aus. Sie sind gekommen, mich zu verhaften. Ein Rol Melek verhaftet man nicht. Was hoffen Sie, mit Ihren idiotischen Bildchen zu erreichen? Mein Gewissen? Schuldgefühle bei mir zu erwecken? Sie Idiot! Sie haben gar nichts verstanden. Seit Anbeginn der Welt gehorcht die Welt einer 3-Stufen-Dynamik. Die einen regieren, die anderen vernichten, die Dritten wachen darüber. Ein Staatschef braucht keine grauen Zellen. Seine Krone reicht ihm. Ihnen, Kommissar, genügt voll und ganz Ihr Käppi. Halten Sie die Ohren steif, alles andere geht Sie nichts an. Sie haben Ihre eigene Tochter als Lockvogel ins Feuer geschickt. Die soziale Hierarchie wird von einer Energie gesteuert, die sich von der Regierung und ihren Untertanen nicht lenken lässt. Dieser Energie sind Skrupel fremd. Von Tabus hat sie nie gehört. Was sie vorantreibt, und er redet und redet. Der Dreckskerl macht mir Angst, sein Blick schüchtert mich ein. Am liebsten würde ich mich unter die Erde verkriechen. Dieses Scheusal, dieses Ungeheuer hat uns 30 Jahre lang wie Sachen behandelt. Ich kann kaum glauben, dass ich immer noch aufrecht vor ihm stehe. Ich habe Ihnen genug von meiner Zeit geopfert. Raus hier. Ich hasse es, jemanden in den Rücken zu schießen. Jetzt sind Sie vollkommen übergeschnappt, Kommissar. Es gibt, wie es heißt, drei Instanzen, die über die Menschen urteilen, Monsieur Roll. Das Gewissen, die Justiz und Gott. Die ersten zwei können sich irren, die dritte Instanz jedoch nie. Der werden Sie jetzt vorgeführt. Das meinen Sie doch nicht im Ernst, Kommissar. Sie sind Polizeioffizier. Sie haben nicht das Recht dazu. Ich fürchte, es ist das letzte Recht, das mir noch geblieben ist. Morituri von Jasmina Khadra. Aus dem Französischen von Bernd Ziermann und Regina Keil-Sagave. Die Rollen und ihre Darsteller waren Kommissar Lob, Christian Brückner, Lino, Josef Tratnik, Serge, Philipp Scheppmann, Direktor, Walter Gontermann, Albino, Volker Niederfahrenhorst, Ruhl Melek, Gerd Hauke, Hadj Gerne, Heinrich Gieskes, Falang But, Karin Buchali, Sid Langbut, Per Augustinski, Eid Mesien, Peter Nordmeier, Enissa, Sandra Borgmann, Kommissar Dien, Ralf Schermuli, Slimen Abu, Viktor Neumann, Salah Dober, Viktor Weiß, Radiostimme, Robert Levin. Technische Realisation: Benedikt Bitzenhofer, Kerstin Grimm, Anne Effertz und Mechthild Austermann. Regieassistenz und musikalische Beratung: Peter Schilske. Regie: Frank-Erich Hübner. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2002. Redaktion und Dramaturgie: Ursula Schregel.